Fragen und Antworten. Wie würden Sie Führung definieren? Führung bedeutet, anderen so klar zu vermitteln, wie groß ihr Wert und ihr Potenzial sind, dass sie schließlich beides selbst in sich erkennen. Beachten Sie die Wörter Wert und Potenzial. Die Leute müssen ein intrinsisches Gefühl ihres Wertes verspüren. Das heißt, dass sie einen inneren Wert haben, der überhaupt nicht vom Vergleich mit anderen abhängt und dass sie ungeachtet ihres Verhaltens und ihrer Leistung bedingungsloser Liebe wert sind. Wenn sie ihnen dann vermitteln, wie groß ihr Potenzial ist und Gelegenheiten für seine Entwicklung und Benutzung schaffen, bauen sie auf einer soliden Grundlage auf. Den Leuten das Gefühl eines extrinsischen Werts zu geben, ist dagegen eine schlechte Grundlage. Dann wird ihr Potenzial nie optimiert werden. Heute gibt es so viele Bücher zur Führung. Was ist an Ihrem Material einzigartig und bringt mehr Wert? Was an meinem Material einzigartig ist und wirklich mehr Wert bringt? Ich würde sagen, 5 Punkte. Erstens, die sequentielle Entwicklung. Ich kenne kein Buch, bei dem der Fokus darauf liegt, dass die persönliche Entwicklung und Integration unerlässlich sind, bevor auf der Beziehungsebene Vertrauen aufgebaut werden kann und dass beide notwendig sind, wenn man effektive, überdauernde Organisationen einschließlich der Familien schaffen will. Zweitens geht mein Modell von der ganzen Person aus. Ich kenne sonst kein Material, das sich mit allen 4 Intelligenzen befasst und der spirituellen Intelligenz, dem Gewissen, das größte Gewicht zumisst, als Leitinstanz für die 3 anderen. Drittens beruht es gänzlich auf Prinzipien, die zeitlos, universell und evident sind, im Unterschied zu den Werten, die alle Menschen und Organisationen haben, die aber nicht notwendigerweise auf Prinzipien basieren. Wie wir wissen, wird unser Verhalten von unseren Werten bestimmt. Die Konsequenzen aus unserem Verhalten jedoch sind von Prinzipien abhängig. Wenn man einen Stock an einem Ende aufhebt, hebt man das andere mit auf. Viertens lehre ich, dass Führung aufgrund des prinzipienzentrierten Entwicklungsprozesses etwas ist oder sein kann, was wir wählen können. Moralische Autorität. Also nicht bloß auf der Position beruht, formale Autorität. Und dass der Schlüssel zum neuen Zeitalter der Wissensarbeit darin liegt, in der Begrifflichkeit von Freisetzung zu denken, nicht von Kontrolle. In der Begrifflichkeit von Transformation, nicht nur von Transaktion. Anders ausgedrückt, man managt Dinge, Leute führt man. Fünftens wird das Modell der ganzen Person für alle Organisationen, einschließlich der Familien, in Form der 4 Rollen effektiver Führung, Vorbild, Visionär, Koordinator und Coach großgeschrieben. Dieses erstaunlich starke Erklärungsparadigma kann man benutzen, um fast alle Probleme und Herausforderungen zu diagnostizieren und die wirkungsvollsten Schritte zu ihrer Lösung zu ermitteln. Kann man Führung lehren? Nein, aber man kann sie lernen. Auch hier liegt der Schlüssel darin, den Raum zwischen Reiz, der Lehre und Reaktion, dem Lernen, zu nutzen. Wenn die Leute ihre Freiheit zu wählen nutzen, um das mit der Führung verbundene Wissen, die entsprechenden Fähigkeiten und Charakterzüge, Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen zu erlernen, werden Sie lernen, eine Führungskraft zu sein, der andere begeistert folgen wollen. In einem ganz realen Sinn sind dann Führer und Geführte Befolger von Prinzipien. Ein gutes Führungsteam ist letztlich ein Team, das sich untereinander ergänzt, bei dem die Stärken der Leute produktiv und ihre Schwächen durch die Stärken anderer irrelevant gemacht werden.